1, 2, 3. Uli ist so austauschbar wie du. 4, 5, 6. Monika ist wie verhext. 7, 8, 9, 10. Hütet euch davor. Irgendwo in der Ferne sind zwei größere Türme zu erblicken. Es sind die Türme eines einstigen größeren Finanzviertels. Über den Türmen liegt eine dichte Nebelbank, die sich immer weiter ausbreitet. Es blitzt und donnert. Zuvor hatte ein Investmentbanker, der dort gearbeitet hatte, in einem längeren Zeitungsartikel offengelegt, was an diesem Ort über all die Jahre geschehen war, bevor ein richtiger Sturm folgte, eine Schwemme von Kündigungsschreiben und Entlassung, bis die Bank am Ende ihre Pforten schließen musste. Heute stehen die Türme leer. Niemand arbeitet mehr an diesem Ort. Aber was war über all die Jahre geschehen? In dem Zeitungsartikel gestand der ehemalige Investmentbanker ein, dass er die Katastrophe schon recht frühzeitig hat kommen sehen. Alles fing mit dem Glauben der Führung an, den Schritt von der klassischen Geschäfts- zur aggressiven Investmentbank zu vollziehen. Dementsprechend änderte sich auch das Arbeitsklima schlagartig. Obwohl die Zeichen der Zeit schon recht frühzeitig spürbar waren und der meisten von uns klar sein musste, dass schon bald der große Crash folgen würde, so der Investmentbanker in einem Zeitungsartikel, entfremdeten wir uns doch immer weiter von uns selbst. Wir reagierten auf die sich bereits abzeichnende Krise mit noch mehr Gier. Unsere Kultur war die der Jäger, die sich auch noch nahe am Abgrund haushoch überlegen fühlten, auf kurzfristige Geschäfte bedacht und äußerst aggressiv. Es war wie eine gigantische, soghafte Kraft, die uns immer mehr in den Abgrund zog. Ein faszinierendes schwarzes Loch, von dem wir uns magisch angezogen fühlten. Wir verkauften unseren Kunden nicht nur Wertpapiere, von deren Wertlosigkeit wir als Händler längst überzeugt waren. Nein, wir erlaubten unseren Leuten an der Wall Street sogar, Wetten auf den Verfall eben jener Anteilsscheine abzuschließen und noch einmal so richtig abzusahen, bevor unsere Kunden komplett ausgeblutet waren. Ein letztes orgastisches Fest vor dem Untergang. Heute arbeitet hier niemand mehr. So die letzten Worte seiner Enthüllungen in der Zeitung. Und der Nebel breitet sich aus. Peter kann sich noch recht gut an seine Zeiten als Finanzanalyst bei der Bank in Frankfurt erinnern. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und Mathematik stieg er sehr schnell ins Bankenwesen ein. Seine Aufgabe lag darin, treffsichere Analysen und Börsentipps zu geben und all die Informationen aus Börse und Weltwirtschaft zu sammeln, die mit möglichen Auswirkungen auf die Aktienkurse zusammenhingen. Die Geschwindigkeit, die er in diesem Gewerbe erlebte, war für ihn zunächst absolut faszinierend und atemberaubend. Eine derartige Geschwindigkeit hatte er nämlich bis dato so noch nicht erlebt, was sich auch in der Art seiner Arbeit schon sehr bald bemerkbar machte. Nicht nur das unglaubliche Tempo in der Entwicklung von einzelnen Aktienkursen, sondern gerade auch das Tempo, in dem sich nun sein eigenes Leben abspielte. Wo er vorher noch gegenüber seinen Freunden und Bekannten häufiger verlautet hatte, nicht zu einem von diesen gierigen Finanzmenschen zu werden, für die ständige Beschleunigung so etwas wie ein Naturgesetz darstellen würde, stand er jetzt selber kurz davor, von diesem Glaubenssatz überzeugt zu sein und beruflich immer weiter abzuheben. »Das kann doch einfach nicht gut gehen«, hatte er immer wieder in Gesprächen mit seinen Freunden gesagt. »Diese permanente Beschleunigung, diese unglaubliche Geschwindigkeit kann doch eigentlich nur dazu führen, dass diese Menschen im Bereich der Hochfinanz früher oder später nur noch einen Tunnelblick einnehmen können und gar nicht mehr mitbekommen, was um sie herum eigentlich so geschieht.« Und jetzt? Jetzt war er selber zu einem solchen Finanzmenschen mutiert. In den letzten Jahren war er überhaupt nicht mehr zur Besinnung gekommen. All das Geld, die kolossalen Finanzströme und die Vielreiserei, der ständige Wechsel zwischen den Orten, hatten ihn verwandelt. Stillstand ist der Tod, Besinnung für Verlierer. Bei Peter ging dieser Irrglaube gar eines Tages so weit, dass er sich schon beinahe wie ein kleiner Gott fühlte. Er war in kürzester Zeit als Finanzanalyst auf der Karriereleiter kometenhaft aufgestiegen und verdiente unglaublich viel Geld. Aber seltsamerweise hatten seine Freundin dafür immer weniger Verständnis, wenn er mal wieder erzählte, was er alles erlebt hatte, wie aufregend sein Job doch wäre und wie viel Geld er mittlerweile verdienen würde und was er sich alles kaufen könnte. Peter, in letzter Zeit verstehe ich dich immer weniger, hatte ein guter Freund erst kürzlich am Telefon zu ihm gesagt. Peter verstand die Welt nicht mehr. Er fühlte sich eher wie ein Gipfelstürmer, der einen unglaublich hohen Berg erfolgreich bestiegen hatte und jetzt die fantastische Aussicht von oben genoss. In der Morgendämmerung, wenn die Sonne aufgeht, sitzen die Pendler bereits dicht an dicht in den Wagenkolonnen und Zügen, um von ihrem Heimatort in die Zentren der Großstädte und Metropolen zur Arbeit zu gelangen. Wie die Ameisen sieht man sie in Scharen mit einem Becher Kaffee in der einen und dem Smartphone in der anderen Hand. Seit einiger Zeit hat Petra immer häufiger Kopfschmerzen, wenn sie gegen 9 Uhr in der Frühe im Büro ankommt und mit ihrer Arbeit als Projektmanagerin beginnt. Sie arbeitet für eine größere Kreativagentur. Was ihr in letzter Zeit immer häufiger auffällt, ist die fehlende Konzentration. So verschwimmen beispielsweise die Zahlen in den Zellen jener Werkzeuge am Monitor ihres Computers, wenn sie die Finanzen für einzelne Agenturprojekte durchrechnet. Auch wenn sie am Morgen doch eine gewisse Zeit braucht, um mit ihrem Auto im Pendlerverkehr zur Arbeit zu gelangen, so ist 9.30 Uhr als Startpunkt für ihre Arbeit im Büro doch wirklich akkurat. Oder? Okay, denkt sie sich weiter. Ich sitze hier aber auch häufig bis 19, 20 Uhr und es gibt auch gelegentlich einige Überstunden zu leisten. Aber ansonsten? Die immer häufiger auftretenden Kopfschmerzen konnte sie sich jedenfalls bis dato nicht erklären. Yvonne hatte immer viel Spaß in der Schule. Sie war sehr neugierig, wissbegierig und schrieb in fast allen Fächern gute Noten. Die Lehrer sahen in ihr die vorbildliche Musterschülerin. Aber auch die anderen Schüler mochten sie, mit nur wenigen Ausnahmen. Sie wurde nicht auf eher abwertende Art als Streberin bezeichnet. Schüler, die zwar von den meisten Lehrern aufgrund ihrer herausragenden Noten geliebt werden, aber ansonsten eher gemieden werden. Das lag bei Yvonne vor allem an ihrem Charakter. Auf der einen Seite war sie zwar sehr ehrgeizig und hatte meistens recht gute Laune, viel Energie. Auf der anderen Seite hatte sie aber auch eine zuweilen aufmüpfige und rebellische Art an sich. Wenn ihr etwas nicht passte oder wenn sie das Gefühl hatte, dass einer ihrer Mitschüler von einer Klassenkameraden oder Lehrern ungerecht behandelt wurde, das verschaffte ihr Respekt. Gerade in der letzten Zeit gab es einige Dinge in der Schule, die ihr mächtig gegen den Strich gingen. Vor allem die Tatsache, dass kaum noch Zeit für andere Aktivitäten außerhalb der Schule blieb, störte sie immer mehr. Der Grund dafür war die Verkürzung der Schulzeit, die Verkürzung der Gymnasialzeit auf 8 Jahre. Es gab bei Yvonne einen Gedanken, der sich nicht mehr unterdrücken ließ. Die Schule ist nicht das Leben. Und wenn die Schule das Leben wäre, so in der Art einer positiven Zukunftsvision, einer Utopie von der Bildung der Zukunft, wie würde diese Schule wohl aussehen, dachte sich Yvonne. Derartige Gedanken und Fragen wurden immer wichtiger für sie. Was bringt mir beispielsweise die Deklination von lateinischen Verben, wenn ich diese Sprache so gut wie nie anwenden werde? Überhaupt dachte Yvonne in letzter Zeit viel über die Beziehung zwischen Bildung und Wissen nach. Für sie sollte man nur dann von Bildung sprechen, wenn man wirklich dazu fähig ist, das gelernte Wissen auf seine Sinnhaftigkeit überprüfen zu können. Ich komme mir mittlerweile eher wie eine Maschine vor. Aber Yvonne wäre nicht Yvonne, wenn sie es einfach bei diesem Gedanken belassen hätte. Sie spielte mit dem Gedanken, eine eigene Bildungsinitiative im Internet ins Leben zu rufen, in der Schüler wie sie wieder die Lust am Lernen zurückgewinnen. Und nicht dieses enge Verständnis vom Lernen, das eher als Last empfunden wird. Wie wäre es also, wenn ich eine Initiative gründe, in der es vor allem um Fantasie, Neugierde und Kreativität geht? Als sie diese Frage in den Raum stellte, spürte sie den Funken in ihren Augen, die Begeisterung. Thomas weiß noch heute sehr genau, wie das damals gewesen ist, als er nach dem Studium der Soziologie und Arbeitswissenschaften sehr hartnäckig daran gearbeitet hatte, eines Tages eine Professur als Soziologe einzukleiden. Schon als Kind und dann als Jugendlicher liebte er es, sich in die Lektüre von Büchern zu vertiefen. Dazu gehört neben Belletristik, Krimis, Thrillern, Science-Fiction-Romanen und solchen Büchern, die sich eben mit allen möglichen Zukunftsszenarien beschäftigten, von 1984 von George Orwell über Schöne neue Welt von Aldous Huxley bis hin zu Das Orakel vom Berge von Philip K. Dick, vor allem auch Wissenschaftsprosa. Daneben war Thomas aber auch ein Zahlenmensch und so fiel es ihm auch dementsprechend leicht, während seines Soziologiestudiums die ganzen Statistikklausuren mit Bravour zu bestehen. Sein Thema als Soziologe war vor allem die Veränderung der modernen Arbeitswelt unter dem Einfluss der Digitalisierung. Bis zu seiner Dissertation war er auf der Überholspur gewesen. Diplomarbeit mit Auszeichnung, ein Stipendium, mehrere Auslandsaufenthalte in England, Frankreich und den USA und schließlich die Arbeit an der eigenen Dissertation bei einer renommierten Professorin in England, die sich auf das Verhältnis von Wirtschaft, Arbeit und Computerisierung spezialisiert hatte und die auf diesem Gebiet eine echte Koryphäe war. Mit der Zeit musste Thomas aber während der Arbeit an seiner Dissertation feststellen, dass er nicht mehr wirklich weiterkam. Nach einem kurzen Aufenthalt in England und auf der Rückreise nach München kam es zu einer wirklich folgenreichen Episode, die sein Leben in eine völlig neue Richtung lenken sollte. Er sackte in sich zusammen, als er im Flugzeug ein Buch in der Hand hielt und gerade mit der Lektüre beginnen wollte. Aber er konnte weder die Buchstaben richtig entziffern, noch konnte er wiedergeben, was er eigentlich zuvor gelesen hatte. Auch bemerkte er sehr schnell, dass es ihm unheimlich schwer fiel, an diesem denkwürdigen Tag den Weg nach Hause zu finden. Es war so, als ob er das erste Mal an diesem Ort gewesen wäre. Dabei war er schon so oft von München nach London geflogen. Befreit atmete er dementsprechend auf, als er zu Hause angekommen war, obwohl er immer noch nicht richtig einzuordnen wusste, was mit ihm in der Zwischenzeit tatsächlich geschehen war. Zu dieser Zeit arbeitete er noch für einen Professor in München. Als er am nächsten Tag aufstand, musste er allerdings zu seinem Erstaunen feststellen, dass er immer noch nicht dazu in der Lage war, nur eine einzige Seite eines Buches zu lesen, geschweige denn sich daran zu erinnern, was er zuvor überhaupt gelesen hatte. Dann probierte er es mit Zahlen aus, mit einzelnen Statistiken. Aber auch diese Zahlen kamen ihm jetzt wie böhmische Dörfer vor. Er musste jedoch noch an diesem Tag jenen Professor anrufen, für den er gerade tätig war. Auch wenn er an sich zu diesen ein gutes Verhältnis hatte, wusste er doch nicht, was er nun am Telefon eigentlich sagen sollte. Dass er keine Texte mehr lesen kann? Dass er plötzlich kein Verständnis mehr für Zahlen hat? Dass er seine Orientierung verloren hat und nicht einmal dazu in der Lage ist, den Weg nach Hause zu finden? Unmöglich. Dann spielte er das mögliche Telefonat mit besagtem Professor im Vorfeld in seinem Kopf mehrfach durch. Er beließ es bei starken Kopfschmerzen. Und so erklärte er am Telefon, dass er zwar in dieser Woche sehr gerne weiter an dem wissenschaftlichen Projekt arbeiten würde, dass er aber dazu momentan nicht in der Lage sei, weil er seit gestern unter sehr starken Kopfschmerzen litt und sich auch nicht so recht erklären konnte, was die Ursache dafür sei. Nach dem Besuch bei seinem Hausarzt war er nun erst einmal für 3 Wochen krankgeschrieben. Diese Zeit, so sagte er sich, würde er vor allem dazu nutzen, gründlicher darüber nachzudenken, was ihm eigentlich widerfahren war. Es muss in der Frühe gewesen sein, als Peter völlig gerädert aufgestanden ist. In dieser Nacht hatte er sehr unruhig geschlafen und heute, es muss ein Sonntag gewesen sein, hatte er ausnahmsweise einmal Zeit dazu, in Ruhe zu frühstücken und ein wenig über die letzten Tage nachzudenken. Überhaupt hatte sich bei Peter in den letzten Monaten einiges getan. Alles hatte mit der Geschichte von seiner deutlich jüngeren Cousine Nadia begonnen. Nadia hatte mittlerweile echte Probleme in der Schule. Das war umso überraschender für Peter, war Nadia bis dato doch immer so eine hervorragende Schülerin gewesen, vor allem in Mathematik und in naturwissenschaftlichen Fächern. Und nun hatte Nadia tatsächlich echte Probleme. Es ging um Analysis, um Folgen und Reihen mit Funktionen reeller Zahlen und deren Stetigkeit, um Differenzierbarkeit und Integration. Und so wie Sie vielleicht als Hörer an dieser Stelle möglicherweise gerade den Anschluss verlieren, so verlor auch die einzige Musterschülerin Nadia den Anschluss in Mathematik. In zahlreichen Gesprächen mit Nadia am Telefon blitzte bei Peter allmählich eine Idee auf. Auch wenn er immer nur wenig Zeit gehabt hatte, so war die Beziehung zwischen ihm und seiner Cousine doch immer relativ intensiv gewesen. Gerade in den letzten Monaten hatten sie sich häufiger miteinander ausgetauscht, als Peter von dem Problem seiner Nichte erfahren hatte und sich dachte, wenn es nur eine Sache geben würde, wo er seine Cousine helfen könnte, dann war es das Verständnis für Mathematik und Zahlen. Diese Aussicht hatte ihn gar an manchen Stellen zur Besinnung gebracht. Er war jetzt plötzlich ein wenig sensibilisierter für seine Umwelt, wo er zuvor nur den Tunnelblick aufgesetzt hatte. Wie es dazu gekommen war, konnte er sich zwar auch nicht so recht erklären, jedenfalls hatte das vor allem etwas mit seiner Cousine zu tun. Dann dieses Telefonat an einem Sonntag. Keine weiteren Finanzanalysen, keine Aktienkurse. Stattdessen ein ihm doch sehr vertrauter Mensch mit seinen Problemen in der Schule. Das eröffnete Peter die große Chance, seine analytische Intelligenz dazu zu nutzen, einem anderen Menschen aus der Patsche zu helfen. Außerdem kann Peter erklären. Aus der einzigen Musterschülerin in Mathematik wurde das kleine Mädchen mit der immer größer werdenden Angst vor dem Versagen. Die Angst, nicht mehr mitzukommen und den Anschluss ein für alle Mal im Unterricht zu verlieren. Dabei musste das überhaupt nicht so sein. Wie kann ich Nadia helfen? Das fragte sich Peter immer wieder. Und darauf aufbauend entstand bei Peter in den folgenden Wochen aus einer ersten fixen Idee eine immer klarer werdende Vision. Er hatte zu Hause während der Nacht auf seinem Laptop mit YouTube-Videos herumexperimentiert. Es ging darum, Analysis zu erklären. Und zwar in der Form von kürzeren Videoeinheiten, die systematisch aufeinander aufbauten. Als das vorerst letzte Video in dieser Reihe fertig war, war Peter ganz gespannt, wie wohl die Resonanz auf seine Videos im Netz ausfallen würde. Tatsächlich passierte in den ersten Wochen nur sehr wenig, was die Klickzahlen anbelangte. Aber dann, nach einigen Wochen, musste Peter zu seiner Überraschung feststellen, dass die Zahlen sprunghaft angestiegen waren. Es waren nun schon einige Tausende von Menschen, die sich seine Videos angeschaut hatten. Die nächste Idee schloss sich an. Peter eröffnete einen Videokanal auf YouTube mit dem Ziel, Schülern auf systematische Weise die Grundlagen der höheren Mathematik zu vermitteln. Dabei kam Peter vor allem ein Gedanke. Endlich konnten jene jungen Menschen, die sich seine Videos anschauten und etwas lernen wollten, selber bestimmen, in welchem Tempo sie sich die Grundlagen der höheren Mathematik aneignen wollen. Und wenn sie einmal den Anschluss verpasst hatten, kehrten sie einfach zum Ausgangspunkt zurück oder schauten sich das eine oder andere Video gar ein zweites, drittes oder sogar ein viertes Mal an. Die Angst vor dem Versagen wurde auf diese Weise im Keim erstickt. Diese Erfolgsgeschichte sollte aber beileibe nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Tatsächlich gründete Peter nur 2 Jahre später eine eigene Online-Akademie. Und er arbeitet heute auch nicht mehr als Finanzanalyst bei einer Bank. Stattdessen ist er ein Edopreneur. Wenn Freunde ihm neuerdings erzählen, wie er damals so gewesen ist, als er als geldgeiler Finanzanalyst zum Arschloch mutierte, kann er darüber endlich herzhaft lachen. Heute hat Peter das Gefühl, den richtigen Weg gewählt zu haben. Er hilft jetzt anderen Menschen bei der Lösung ihrer Probleme und gibt ihnen etwas, das sie zeitweise für verloren glaubten. Gewährte und versagte Würde, wenn es um Bildung und Prüfungen geht. Evolution is the way. Evolution is the way. Evolution is the way. Evolution is the way. Nein, vergiss diese fixe Idee mit dem Burnout, sagte eine sehr gute Freundin von Petra, als sie ihr gegenüber die Vermutung aussprach, dass ihre Kopfschmerzen aus der letzten Zeit möglicherweise mit einseitiger Belastung am Arbeitsplatz zusammenhängen könnten. Als Projektmanagerin wiederholten sich ihre Arbeitsabläufe nämlich an vielen Punkten immer wieder auf die gleiche Art. Es gibt einen Auftrag, der für einen Kunden umgesetzt werden soll und dann folgen der Plan und die Definition des Ziels, auch wenn diese klare und strukturierte Vorgehensweise in letzter Zeit auch einmal durch agilere Abläufe unterbrochen wurde, bei denen Teams in ihrer Arbeit gerade bei der Entwicklung von digitalen Anwendungen von dieser standardisierten Vorgehensweise zum Teil abwichen, indem beispielsweise weniger geplant und mehr ausprobiert und getestet wurde, kam das in der Kreativagentur, für die Petra als Projektmanagerin tätig war, doch eher nur sehr selten vor. Daher vermutete Petra, resultieren ihre Kopfschmerzen tatsächlich aus der Monotonie dieser Abläufe? Eine Art von schleichender Prozess, der mit der Zeit dazu geführt hatte, dass sie sich immer weniger konzentrieren konnte, hier und da sogar Kopfschmerzen bekam und schier kurz vor dem Burnout stand? Burnout ist doch als Krankheit eine Erfindung der Leistungsgesellschaft, sagte die Freundin nach dieser Vermutung gegenüber Petra ganz lapidar bei Kaffee und Kuchen. Woher kamen also ihre plötzlichen Kopfschmerzen? Hast du dir schon einmal überlegt, fragte die Freundin an einer entscheidenden Stelle ihres Gespräches, dass das auch etwas mit deinem Biorhythmus zu tun haben könnte? Petra war erst einmal skeptisch. Was bitteschön hat dieses Problem mit meinem Biorhythmus zu tun? Die Freundin hatte auf einen gewissen Dr. Röneberg hingewiesen, der Chronobiologe und zudem ein guter Bekannter von ihr war. Röneberg beschäftigte sich als Forscher vor allem mit menschlichen Tagesrhythmen und untersuchte dabei speziell, wie diese Rhythmen durch moderne Arbeitsformen entfremdet werden. Das klang für Petra erst einmal recht akademisch und wenig nachvollziehbar, wenig greifbar, aber ihre Freundin vermittelte einen Termin mit ihm. Insbesondere eine Erkenntnis stellte sich bei Petra in den folgenden Wochen nach einigen Gesprächen mit Dr. Röneberg ein. Die Verteilung der Tagesrhythmen reicht von Personen, die es vorziehen, extrem früh aufzustehen, sogenannte frühe Chronotypen, bis hin zu Personen, die lieber extrem spät zu Bett gehen, späte Chronotypen. Ein früher Chronotyp ist oft von 6 bis 22 Uhr wach und hat morgens und vor dem Mittag nur wenig Energie. Der späte Chronotyp andererseits hat nachmittags und abends am meisten Power. In der postindustriellen Gesellschaft, so Röneberg weiter, insbesondere in den modernen Bürojobs in vielen Großstädten dieser Welt, gibt es aber im Grunde genommen nur ein Zeitschema, dem alle Angestellten folgen müssen, nämlich das Zeitschema des frühen Chronotypen. Das von der Gesellschaft vorgeschriebene Arbeiten ab dem frühen Morgen bereitet aber gerade jenen Menschen Probleme, die morgens immer so schrecklich müde sind. Denn diese Menschen erreichen erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt am Tag ihre höchste Produktivität. Man schätzt deren Anteil auf etwa 20% aller Wissens- und Kreativarbeiter, die in einem Büro arbeiten. Allmählich ging Petra ein Licht auf. Die 9-to-5-Shops in den Büros entsprechen also in Wirklichkeit einem industriellen Schema? So ihr Gedankengang. Bei diesen Menschen, so drückte das Röneberg im Gespräch aus, kommt es auch häufiger zu gesundheitlichen Problemen, die mit diesem stark fremdbestimmten Rhythmus zusammenhängen, der nicht dem eigenen Biorhythmus entspricht. Petra wusste jetzt also, die Kopfschmerzen hatten etwas mit ihrem Bürojob als angestellte Projektmanagerin zu tun. Oder präziser formuliert, mit der zeitlichen Struktur, in der zu bestimmten Zeiten bestimmte Leistungen erwartet wurden, so etwa die Erwartung, dass man beispielsweise zwischen 9 und 12 Uhr am Arbeitsplatz besonders produktiv sein sollte. Erst später hörte Petra über das Internet von einer Unternehmensberaterin aus Dänemark, welche dort die Gesellschaft der Langschläfer ins Leben gerufen hatte, die Society. Der Kerngedanke dieser Gesellschaft, das Leben in den Städten, sollte sich nicht mehr nach den Erfordernissen der Industrialisierung mit ihren Fließbändern und Maschinen richten. Es sollte eben nicht mehr streng und präzise per Stechuhr organisiert sein, wenn wir von Kopfarbeitern in den Büros dieser Welt sprechen. Dementsprechend geht es in rohstoffarmen Ländern wie Deutschland und Dänemark zukünftig vermehrt um die Frage, wie wir den Weg in eine Gesellschaft der Innovation schaffen, die sich von den Diktaten der Industrieepoche befreit, wie wir es also schaffen, den digitalen Wandel zu gestalten. Yvonne konnte einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Gewiss hatte ihre Einstellung und ihre Aufmüpfigkeit auch etwas mit ihrem Alter und der Pubertät zu tun, aber dennoch war an ihrer Kritik der Rahmenbedingungen in der Schule auch etwas dran. In den letzten 2 Jahren war sie auch viel im Internet unterwegs gewesen und hatte sich mit anderen jungen Menschen über einzelne Probleme in der Schule rege ausgetauscht. Insbesondere über die Frage, warum die Schule eben nicht der Ort war, die eigene Kreativität mehr zu entfalten und sich auf das Leben in einer Welt vorzubereiten, die viele große Veränderungen in sich barg, viele Ungewissheiten, angefangen von dem Übergang in ein anderes Zeitalter, bedingt durch die Digitalisierung, deren Auswirkungen ihre Eltern und Lehrer häufig überhaupt nicht mehr denken konnten, bis hin zu solchen Fragen, wie all die Flüchtlinge dieser Welt zukünftig leben sollten, welche neuen globalen Konflikte und Kriege angesichts dieser ungelösten Probleme auf uns zukommen könnten, wie das Problem der Überbevölkerung gelöst werden sollte und welche Konsequenzen, bedingt durch größere klimatische und ökologische Veränderung noch anstehen würden. Zu ihrem Erstaunen musste sie dabei feststellen, dass ihr Blog zu derartigen Fragestellungen, den sie erst vor kurzem umgesetzt hatte, sich in relativ kurzer Zeit recht großer Beliebtheit erfreute. Nach etwa einem halben Jahr waren es bereits 10.000 Besucher pro Monat, darunter vor allem junge engagierte Menschen aus solchen Ländern wie Deutschland, Österreich, Holland und der Schweiz. Das motivierte Yvonne ungemein. Sie nutzte jetzt jede noch so erdenkliche Zeit neben der Schule dazu, weiter an ihrem Bildungsprojekt zu arbeiten. Dabei kam sie in ihren Recherchen auch immer wieder auf die Rahmenbedingungen der Schule zurück, wie wir sie heute in den meisten Fällen für vollkommen normal empfinden, ohne diese weiter zu hinterfragen. Die Schule, so wie sie diese gerade in den letzten Jahren erlebt hatte, glich eher einer Fabrik. Wie sie dann während ihrer Recherche erfahren durfte, gab es tatsächlich zahlreiche Parallelen zwischen fabrikähnlicher Arbeit und dem standardisierten Lernen in der Schule und wohl auch später im Studium. Das machte sie hellhörig. Wieso ist die Schule eine Fabrik? Fragte sie sich. Die zweckgerichtete Idee des Schulsystems stand später vor allem im anbrechenden Industriezeitalter im Mittelpunkt. Schule sollte also zu dieser Zeit auf die Arbeit in einer Fabrik vorbereiten. Und nur eine kleine Bildungsschicht wurde für andere gesellschaftliche Aufgaben vorbereitet. Etwa Ärzte, Anwälte, Lehrer und Pfarrer. Aber mit der heutigen Realität hat das doch nur wenig zu tun, dachte sich Yvonne, bezogen auf jene Dinge, die sie selber bis dato in ihrer eigenen Umgebung erfahren hatte. Etwa bei ihren Eltern oder anderen Bekannten, soweit sie das Problem in ihrem Alter verstanden hatte. In der Schule drückte sich das dann in etwa so aus. Zwischen den Fächern, die unterrichtet werden, gab es keine echten Zusammenhänge. Alles wurde isoliert voneinander sauber in Schulstunden aufgeteilt, obwohl die globalen gesellschaftlichen Probleme, die wir heute haben, eine ganz andere vernetzte Denkweise notwendig machen. Schule des Lebens. In dieser Zeit fasste Yvonne über Nacht einen wirklich radikalen Entschluss. Dieser Weg ist nicht meiner. Und ihr Bildungsprojekt im Internet war über die Jahre so erfolgreich, dass sie die Schule zwar noch abschloss, dann aber später aus ihrem Bildungsprojekt einen eigenen Beruf machte, indem sie zur Gestalterin des digitalen Wandels wurde und anderen Menschen alternative Lernpfade aufzeigte, die mit zentralen ökologischen und gesellschaftlichen Fragestellungen zusammenhängen. Wenn sich Peter heute an die Zeit zurückerinnert, als er plötzlich nicht mehr dazu in der Lage war, einen klaren Gedanken zu fassen und für einige Monate seine wissenschaftliche Arbeit unterbrechen musste, so ist er mittlerweile sehr froh darüber, sich damals dazu durchgerungen zu haben, einen anderen Weg zu bestreiten als den, den er über so viele Jahre für den einzig wahren gehalten hatte, seinen Traum von der Professur. Nach einer längeren Auszeit musste er zunächst feststellen, dass sein Dissertationsvorhaben zum Scheitern verurteilt war. Er hatte sich definitiv zu viel vorgenommen, sich an seiner Arbeit blindlings festgebissen, ohne zunächst zu bemerken, dass seine ganze Forschungskonstruktion auf keinem sicheren Fundament stand. Hinzu kam die Tatsache, dass er sich einfach keine Pausen gönnte, jegliche sozialen Kontakte vernachlässigte und sich kaum noch aus seiner Wohnung wagte. Wo er vorher im Ausland viel unterwegs gewesen war und sehr ehrgeizig seinen Weg verfolgt hatte, geschah nun mit ihm im Grunde genommen das Gegenteil. Er konnte sich nur allmählich wieder aufraffen und neuen Mut fassen, da er sich seiner Stärken bewusster wurde. Auch wenn er seine Doktorarbeit bereits schon in einem Jahr ein für alle Mal abbrechen sollte, blieb doch das rege Interesse für das Thema Lernen und Arbeiten im digitalen Wandel übrig. Und bevor er den Entschluss gefasst hatte, eine wissenschaftliche Laufbahn zu verfolgen, war er auch immer wieder als Redakteur für diverse Online-Portale unterwegs gewesen. Peter machte es einfach Spaß, Erkenntnisse aus der Forschung an solche Personen zu vermitteln, die eben nicht aus der Forschung kommen. Und dabei schrieb er nicht nur gerne einzelne Beiträge im Netz über die Zukunft der Arbeit, sondern produzierte auch Hörbeiträge und Videos. Diese Talente konnte er zum Teil auch in seinen verschiedenen Jobs als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einbringen. Er arbeitete als Soziologe für ein Forschungsinstitut an der Universität, dessen Aufgabe darin bestand, die Veränderung der Zeitstrukturen in der modernen Arbeitswelt zu untersuchen und die Forschungsergebnisse dieses Instituts auf multimediale Weise in der Form von Blogs, Podcast-Beiträgen und Videos an Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten, zu vermitteln. Obwohl ihm diese Arbeit eine Menge Freude machte und diese sehr gut zu seinen Talenten passte, gab es doch auch Dinge, die ihn dabei nervten. Der eine Punkt betraf die industrielle Logik der Forschung, der andere Punkt die vielen Unsicherheitsfaktoren, die mit dieser Art von Arbeit verbunden waren, die ständigen, zeitlich befristeten Projektkonstellationen. Mit dem einen Punkt war die Messbarkeit angesprochen. Höhe der eingeworbenen Drittmittel, Zahl der Publikationen, Rangreihe im Zitationsindex und so weiter. Das war der industrielle Komplex. Der andere Punkt betraf die ewige Unsicherheit. Wie wird es wohl hier in 2 Jahren weitergehen, wenn die Fördermittel auslaufen? Für Peter wurde dabei immer klarer, dass er so nicht mehr weiterarbeiten wollte. Wenn man in diesem Job sowieso mehr oder weniger komplett auf sich gestellt ist und mit einem hohen Unsicherheitsfaktor leben muss, wieso begibt man sich dann überhaupt noch in eine derartige Abhängigkeitsstruktur? Wieso baut man sich dann nicht gleich neben der Arbeit ein eigenes Business auf? Ein Business, wo man sich als Experte auf ein bestimmtes Thema spezialisiert und dazu eigene Infoprodukte entwickelt. Etwa Hörbücher, Videokurse, E-Books oder Membership. Internship-Portale. Und so experimentierte er zunächst mit einem eigenen Blog zum Thema Lernen und Arbeiten im digitalen Wandel, schrieb zusammen mit einem Freund ein Sachbuch zu diesem Thema, was er als E-Book und Book on Demand vertrieb, sparte eine ordentliche Summe Geld und machte sich schließlich als Solopreneur selbstständig. Heute ist er froh, dass er diesen Schritt damals gegangen ist.